Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter pottwichteln.com. Dann ein wunderschönes Grüezi Fürti und Hallo nach Hamburg. Da ist der Martin. Grüezi Fürti und Hallo. Ja. Wie geht es dir denn so? Ja, sehr gut. Wir mussten nämlich gerade mal die Aufnahme stoppen, da wir gerade festgestellt haben, dass wir ganz, ganz viele Sachen gesagt haben, die, wie sagt man, auf dem Index stehen. Wir haben also uns über Filme unterhalten, die nicht genannt werden dürfen. Wir haben uns über Musiktitel unterhalten, die nicht genannt werden dürfen. Und da haben wir uns entschieden, wir singen doch mal was Neues ein. Genau. Machen wir einfach nochmal. Haben wir ja drauf. Ne? Ja, weil der Schneidemeister, der Klaus, der, wenn das hier eine Aufnahme wird, der kriegt das nachher von mir einfach in eine Dropbox. Ich jage ihm das durch auf Phonic und dann muss er gucken. Und dann wollte ich ihn jetzt nicht noch damit belasten, dass er jetzt irgendwelche Splatterfilme und Gesangstexte, Passagen rausschneidet. Aber schön war's. Aber es gibt eben auch etwas, was wir euch da draußen nicht kredenzen dürfen. Genau. Ups. kann ja jeder Firma Google befragen, worüber wir so gesprochen haben. Google weiß ja alles, genau. Genau. Ja, Martin, ihr habt gestern nicht gepodcastet, da kommt morgen was. Ja. An dieser Stelle hätte jetzt ein Jingle kommen können. Ich wollte nämlich gerade mal fragen, nehmt ihr am Pottwichteln teil? Nee. Das ist so ganz klar. Nee, warum nicht? Der Phil, der hat ja gerade einen kleinen Jungen gekriegt, so. Und der ist mit dem Kopf bei allem, aber nicht beim Wichteln irgendwie. Also Metacast kriegen wir gut hin, ganz toll. Aber ja gut, da brauchst du ja auch kein Niveau. Genau, wenn du das so sagst. Ja, wieso? Das ist ja, ihr redet doch frei. Habt ihr ein Skript? Wir haben Ideen vorher, die schreiben wir auch auf. Was daraus wird, also ich sag mal so, ich habe mal so ungefähr durchgezielt, ja, also das war eine, die 30 Minuten, die wir jetzt am letzten Wochenende bei Night of the Pots auf dem Rauerbalkon gemacht haben, da habe ich mal versucht, so alle Themen aufzuschreiben oder alle so Kapitel zu markern, die wir gemacht haben. Also Themensprünge oder was so passiert ist und so. Ich kam auf 17. Für eine halbe Stunde, man könnte meinen, man müsste da irgendwie vierfach schnell irgendwie ein Standard-Metacast gewesen oder so. Ja, aber ich fand, das war auch okay. Also Geschwindigkeit war immer noch okay, fand ich. Also es war nicht gehetzt oder so, aber 17, das fand ich schon krass irgendwie. Das Niveaulos war auch nicht negativ gemeint. Also das ist halt einfach ein Laber-Personal-Trio-Podcast ohne Sinn und Verstand, ohne Konzept, sage ich mal, weil ihr setzt euch hin wie viele Zweier- oder Dreier-Leute und redet einfach frei drauf los. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass ihr jetzt fürs Pottwichteln eventuell sagt, naja, jetzt kriegen wir einen Podcast, wo wir über Technik reden müssen, okay. Das kommt ja in jeder zweiten Folge. Wir sind ja eigentlich ein Technik-Podcast, aber wir schweifen immer ab. Das kriegt er, glaube ich, auch nie hin. Ja, ich finde das so interessant, dass die Außenwahrnehmung, sagen wir mal, tatsächlich, zumindest jetzt, wenn du das so erzählst, so ist, und das geht ja vielleicht anderen dann auch so, so viel Feedback habe ich da jetzt nicht auf der Leitung, dass das mit Technik so wenig zu tun hätte. Also eigentlich haben wir fast nur Technikthemen oder ja, zumindest hängen wir uns daran sehr auf. Ja, aber das, also klar, seid ihr auch Technik irgendwie, aber du betonst ja selber immer irgendwie, naja, wir sind ja Technik, aber irgendwie machen wir immer was anderes. Das betonst du ja selber, also des Öfteren. Wenn dir das noch nicht aufgefallen ist, hör mal die ein oder andere Folge von dir mal nach. Du sagst das öfter mal. Also ich muss tatsächlich sagen, ich höre jede nach und zwar am nächsten Tag direkt. Und zwar mache ich das so, wir machen das Recording am Donnerstagabend denn, oder wann denn eben die Sendung ist. Und ich schmeiß mir denn den Rohschnitt, also das, was live rausgegangen ist, das schmeiße ich mir direkt einmal als File in die Dropbox, lade mir das aufs Handy und höre das dann auf der Autofahrt am nächsten Tag. Da komme ich genau hin und zurück mit der Sendung. Und dann weiß ich ungefähr, was passiert ist nochmal. Hab das nochmal im Review irgendwie für mich so, für abends denn Kapitelmarken setzen, worum ging es überhaupt. Und vor allen Dingen, was mir wichtig ist, ist immer so die Lautstärken. Ich merke immer, so bei den Live-Dingern war es eine Zeit lang zumindest so, dass ich immer relativ laut war und die anderen beiden relativ leise. Das meinten viele auch nicht so, aber ich war eben der Meinung. Aber du siehst es doch im Reaper. Ich sehe es in Reaper, ja, aber es gibt auch noch so eine gefühlte Lautstärke, finde ich. Also Lautstärke kann man nicht nur über so einen, finde ich, so einen optischen Pegel da irgendwie machen, sondern da muss man auch mal die Augen zumachen und nochmal genauer hinhören. Und ich mache jetzt nicht die Augen zu beim Autofahren, aber ich weiß dann so ungefähr, worum geht's da und so. Und dann höre ich da hier nochmal mit den guten Kopfhörern in meinem kleinen Ministudio hier, was man nicht Studio nennen sollte, rein. Du bist ja, was das betrifft, was diesen Podcast, die Qualität betrifft, da bist du so ein kleiner Korinthenkacker, ne? Ja, ich finde das schon ziemlich geil. Also ich gehe da drin auch auf. Mir macht das richtig Spaß, weißt du? Ich habe da richtig Freude dran. Bevor ich das alles gemacht habe, da bin ich durch die Gegend gerannt und habe Leute gefragt, sag mal, wie kriegt man das jetzt hin? Irgendwie eine rauschfreie Aufnahme und so. Ich habe mit einem vom NDR hier gesprochen, der ist Tonmeister und so. Und wie geht denn das? Aber das waren dann auch so Tipps, weißt du, wenn du einen vom NDR fragst, der erzählt dir dann auch so, dann gehst du mal los, wenn du das richtig machen willst, dann kaufst du erstmal für 1.000 Euro ein richtiges Mikrofon. Dann kaufst du noch für 500 Euro die richtige Mikrofonaufhängung. Kauf dir erstmal ein Neumann-Mikrofon, kriegst du immer gesagt. Ja, erstmal Neumann. Genau, dann bist du mit 1.000 dabei, ne? So, da ist aber noch nichts da, ne? Und dann irgendwann geht's ein bisschen doller und ja, ich habe da riesen Spaß dran. Unser Jan, der sagt ja auch immer, Martin, das ist doch alles gar nicht so wichtig und so. Aber ich sag mal, wenn man so die ersten Dinger von uns hört, dann man merkt schon vom Audio-Style oder so, das ist einfach anders geworden und besser. Und dadurch, dass wir kein Skype mehr benutzen, sondern Studio-Link, finde ich auch, dass das noch einen Schritt gemacht hat. Und es macht auch riesen Spaß. Und das Geile ist eben auch, ich habe alle drei auf einer Spur in Reaper Ultraschall. Ja, das ist geil. Und das ist toll. Jeder hat seinen eigenen Effekt. Ich habe da feste Parameter für jeden. Die sind auch durchbenannt und weggespeichert und so. Und dann, ich habe so ein fertiges Setting. Da klicke ich auf Go und dann geht die Sendung los. Und das funktioniert einfach. Außer ich vergesse eben, die beiden freizuschalten in der Routing-Matrix, so wie letzte Woche. Aber ich habe die Sendung ja auch nochmal bei uns auf dem Metacast veröffentlicht. Und da ist der Fehler zwar mit drauf, aber man hört die beiden noch. Aber dann kommst du rein mit Klaus und sagst noch so, hallo, man hört euch nicht. Und ich finde das auch wichtig, dass ich wollte das nicht wegschneiden, weil wir schneiden nicht. Ne? Also das, Metacast also, ist nie geschnitten worden und wird auch nicht passieren. Wir schneiden nur die Enden ab. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Also ich habe mir ja auch ein Setup zusammengeklickt mit Reaper und Ultraschall. Was das betrifft, bin ich auch so ein kleiner Spinner. Ich habe natürlich auch probiert, wie kriege ich Reaper hier rein und kriege das Ganze raus und das Ganze noch über Mixel. Also ich habe das auch hingekriegt. Was mich jetzt mal interessieren würde bei Reaper, wenn jetzt du einen Räusper hast oder einen Hüstele hast und den schneidest du raus. Nee, das mache ich live während der Aufnahme. Nein. Was ich wissen wollte. Okay. Werden die anderen beiden Spuren automatisch angeglichen oder musst du die dann hin und her schieben? Ich habe ja ganz viele Einzelspuren und mich alleine auf einer Spur. Wenn ich da was rausschnippeln würde, dann würde ich das nur auf meiner machen. Da hätten die anderen nichts mehr zu tun. Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber dann fehlt bei deiner Spur jetzt, sage ich mal, eine Sekunde. Das heißt, das rückt ja ein bisschen zusammen. Die Lücke bleibt. Ach, die Lücke bleibt. Ja, da rutscht nichts zusammen, da fällt nichts zusammen. Das bleibt da stehen, wo es war. Ach so, da gibt es so eine Funktion, wo du so räusperst, wo du irgendwas du kannst irgendwas rausschneiden, aber es bleibt dann eine Nulllinie da. Ja, stell dir, wie erzähl ich da, leg dir hier einen Strohhalm auf den Tisch. Mhm. Ne? Das ist so deine Audiospur und du nimmst einfach ein großes Messer und machst zwei Schnitte in der Mitte und das Mittelstück lässt du raus. und der Rest bleibt da liegen, wo er war. Und so ist das dann eben auch auf der Audiospur. Und die anderen sind davon unberührt. Ah, okay. Das und dann bin ich eben in dem Moment total leise. Oder eben, das ist weg. Aber man kann das noch eleganter machen, Reaper. Du kannst da so Mute-Steuerung machen. Du kannst da so Mute setzen. Da musst du gar nicht schneiden, sondern kannst einfach nur sagen, in dem Moment bitte auf 0 das Signal und dann wieder auf 100%. Mm. Dann musst du noch nicht mal schneiden. Also das geht auch noch. Ja, aber wie gesagt, ich finde das jetzt halt auch gar nicht, ich finde es halt, sagen wir so, ich finde es halt gut, dass du das so professionell machst, aber Podcast ist für mich halt einfach nur ein Hobby und wir wollten ja gar nicht so weit eindringen, ich wollte ja eigentlich mal wissen, wegen dem Pottwichteln, ihr habt jetzt gesagt, einfach wegen Phil, wegen dem Baby, aber ihr würdet schon sagen, also wenn man euch jetzt einen Podcast zuwichteln würde, das wäre jetzt ein Fußball- oder ein Koch-Podcast, den müsst ihr jetzt bewichteln. Das wäre jetzt kein Problem für euch. Also, wenn ich so an meine beiden da denke, ich glaube schon, dass wir das rocken würden. Doch, doch, doch. Hm. Doch, doch. Also, wahrscheinlich, doch, kann ich mir vorstellen. Also, ja. Warum denn nicht? Mir ist aber auch, ich habe noch nie eine Wichtelfolge wirklich gehört. Ist es so, also ich sag mal so, würde der Metacast bewichtelt werden, ja? Dann gäbe es da drei Typen und einer davon ist Martin, einer Jan und einer Phil oder was bedeutet das eigentlich genau? Ganz genau und die würden dann halt ein ähnliches Konzept aufbauen, wie ihr das macht. Die würden sich halt 2-3 Folgen anhören oder so würde ich es machen, würde mir 2-3 Folgen anhören, beziehungsweise bräuchte ich nicht, weil ich kenne euren Podcast ja. Und dann, ja, aber es passierte ja auch, dass du beim Pottwichtel mitmachst, also so ging es mir letztes Jahr. Ich habe auch beim Pottwichtel mitgemacht mit Micha zusammen. Das Kopfkino- und Ohrengewitter, was es ja nicht mehr gibt. Okay. Das heißt, ich weiß es gar nicht, ob es noch gibt. Er hat nie gesagt, es gibt es nicht mehr. Vielleicht kommt irgendwann mal wieder eine Folge. Gerade eine längere Pause. Wir mussten dann den Early Bird vom Marc Litz bewichteln. Da habe ich mir 2-3 Folgen angehört, weil ich das vorher nicht gehört habe. Das ist halt auch einfach nur so ein Personal-Laber-Podcast. Ist relativ einfach. Aber wenn du natürlich dann so ein Podcast hast, so Wissenschaft, Proton fällt mir gerade ein, oder hier im Sustikel hier, den Lars, wenn du da irgendwie über Astronomie redest, jo, dann musst du dich damit befassen. Das ist also. Aber geht man da auch auf die Charaktere ein? Nein. Ah, guck mal, das würde ich noch interessant finden, dass man wirklich dann auch so ein bisschen. Das hat vielleicht der ein oder andere Podcast gemacht, aber es waren halt 50 Stück, ich habe es nicht gehört. Das kann schon sein. Also ich weiß, die Landfunker, die haben letztes Jahr Puerto Partida gemacht und das haben die richtig geil gemacht. Die Folge gibt's auch noch. Also die Landfunker, also hier mit Kai hier und so, die haben Puerto Partida gemacht, war richtig geil. Es ist wirklich einfach, also jemand, sowas, was wir jetzt hier machen, ja, Raucherbalkon, ich meine, wir sind gerade nur zu zweit, ich habe zwar gerade einen Wink im Zaunfall gekommen, dass da noch ein Dritter gleich zukommt eventuell, aha, aber Weißt du, ganz kurz nur, weißt du, wen ich tatsächlich gerne bewichteln würde, aber vielleicht verlegen wir das aufs nächste Jahr, aber einen gibt es, den würde ich bewichteln wollen. Chris ja zugelost, aber zähl. Ja, genau, aber da vielleicht mache ich das einfach so mal. Nein, den Sendegarten, da hätte ich Lust zu. Und den Martin Rützler, den würde ich gerne mal spielen. Okay, warum? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie schon. Weiß nicht. Ja, ist ja, Sendegarten ist ja auch mehr oder weniger, sage ich mal, nicht schwer. Ist ja relativ einfach, weil das ist ja ein Podcast für Podcaster, Berichte über Podcaster. Haben aber Podcast. Weißt du, den Martin noch so ein bisschen auch also noch ein bisschen, weiß ich auch nicht, vielleicht überziehen oder so, weißt du? Jeder ist ja nun mal so, wie er ist und jeder ist ja so sein Charakter. Und wenn man da so ein bisschen hinhört, so, dann gibt es ja immer so ein paar Punkte, weißt du, Karikaturisten und so überzeichnen ja auch alles Mögliche und so. Und ja, das wäre interessant, aber da bräuchte ich wahrscheinlich auch länger für, um mir da so ein paar Peaks rauszumalen von Martin. Mhm. Das wäre interessant, hätte ich Lust zu, glaube ich. Also Martin, wenn du den Podcast hörst, der Martin vom Metacast, der möchte dich so ein bisschen lächerlich machen, der möchte das so richtig übertreiben. Wahrscheinlich ist er dann auch noch 20 Kilo schwerer und so und so ein Kalli dann, so Kalli, hör mal. Nee, also lächerlich machen überhaupt nicht, sondern so ein Charakterzug rausarbeiten, also das würde ich unheimlich spannend finden. Ob ich das nur hinkriege, das weiß ich nicht. Und ob ich das, ich finde, macht man denn auch die gleiche Länge? Also, wie gesagt, wir hatten ja, warte mal, ich weiß gar nicht, wo hatten wir denn den Proton zu Gast? Ich glaube, war das ich weiß gar nicht, war das jetzt bei Night of the Pots oder so? Also irgendwo, ich meine ja bei Night of the Pots haben die über das Pottwichteln gesprochen oder so ein Gedönse. Mhm. Also die machen ja, also Proton, die machen ja immer so 6 Stunden Minimum. Oh Gott. Wahnsinn, ey. 6 Stunden. Und dann echt trocken, Chemie, also die haben zwar noch so Themen nebenher, so links und rechts nur, die sagten so, naja, so 2 Stunden müssten dann schon mal drin sein. Geht, ja. Ja, 2 Stunden also, kriegt man hin, gut. Ja, also wie gesagt, also wir haben uns jetzt mit dem Raucherbalkon, ja, ich weiß nicht, ob du die letzte Raucherbalkon-Folge gehört hast. Ich höre jede Raucherbalkon-Folge und ich habe ja auch diese gehört. Wir haben sie ja zum Aufruf gestartet, dass der Raucherbalkon dies Jahr beim Pottwichteln teilnimmt, egal was wir zugewichtelt bekommen. Und wir haben ja aufgerufen, dass wir, es ist ja, wie gesagt, hier kann ja jeder, das verstehen die meisten leider immer noch nicht, hier kann ja jeder abends herkommen, so wie wir beide jetzt. Und also jetzt ist Klaus ja zum Beispiel mal nicht da. Ich meine, gut, es hat die zwar da, aber du hättest ja, könntest jetzt ja auch hier sein mit der Linie, könntest du das aufnehmen. Klar. Und wir haben ja beim Raucherbalkon aufgerufen, passt mal auf, der Raucherbalkon will am Pottwichteln teilnehmen und es soll nicht so eine Two-Man-Show mit Hatti und Klaus sein. Wer will mitmachen? Und ich kann nur sagen, wir haben die Creme de la Creme der Podcast-Szene bei uns beim Raucherbalkon. Nein, also es sind schon alles nicht unbekannte Leute, die wir haben. Da freue ich mich drauf. Also wir haben, also wenn es noch irgendjemand hört, wir sind glaube ich schon 4, 5, 6, aber es ist völlig Latte. Total geil wäre es, wenn wir dann so den Bob zum Bob machen mit 6 Leuten. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann gibt's dann halt einen Meister und 5 Lehrlinge. Mal Bier! Ja, mal gucken, was ihr kriegt. Vielleicht kriegt ihr auch was total abgehoben Intellektuelles oder so. Das könnte ja auch noch passieren. So ja, wie gesagt. Nachts auf dem Ponyhof oder irgendwas. Keine ja, Ahnung. Wie gesagt, da sind ja. Das bestimmt ihr ja nicht, ne? Nee, das kriegst du zugelost. Ich glaube, also ich meine, ich habe mir das Prozedere nicht angeguckt. Ich meine, du kannst bei der Anmeldung sagen, welchen Podcast du auf alle Fälle nicht bewichteln möchtest. Wo du dann einfach sagst, das traue ich mir nicht zu. Also ganz viele sagen ja dann so, Puerto Partida wollte ich nicht oder so. Aber da hat Klaus irgendwie schon gesagt, die machen dies ja wohl nicht mit oder so. Mhm. Gut, Puerto Partida ist natürlich schon meine Hausnummer, weil es sehr aufwendig ist oder so. Ich weiß auch nicht, wie das ist, dass du die ganzen Sounddateien kriegst oder so wie ich muss ja, ich muss ja zu meiner größten Schande gestehen und ich werde das jetzt nächste Woche nachholen. Ich habe noch nicht einmal Puerto Partida gehört. Es gibt ja so viele Podcasts. Kannst dich noch dran erinnern? Ich habe dich doch mal losgeschickt dazu, so 2 Mädels da, die da so die wilden Sexfantasien da ausgelebt haben. Weißt du das noch? Mhm, genau. Mein Gott, du, ich habe mal wieder reingehört, du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es wird immer schlimmer. Und die sind jetzt irgendwie schon irgendwie natürlich dick bei Spotify jetzt auch und so, ne? Ist ja klar. Ne? Echt? Ja, Sex Sells. So. Wie hieß der Podcast nochmal? War das mit Vergnügen, Sexvergnügen oder so? Weiß nicht. Sexvergnügen? Zahlt Spotify so gut, dass die da jetzt alle hingehen? Ich weiß nicht, ob du da Geld für kriegst, das kann ich dir gar nicht sagen. Mitvergnügen.com Podcast-Sexvergnügen. Tja. Also für mich ist Spotify ja gar nichts. Also ich habe es ja anfangs installiert, nur auf dem Rechner installiert, nur damit ich fest und flauschig hören konnte, bis ein paar Tage später dann dieser geheime RSS-Feed rauskam. Hm. Und dann war Spotify für mich erledigt, weil ich höre überhaupt gar keine Musik mehr. Es sei denn, ich fahre mal im Auto, Radio bei meiner Frau. Wenn ich bei mir fahre, höre ich Podcast. Ich höre gar keine Musik mehr. Also Matthias Reim, verdammt, ich liebe dich, ist nicht mehr auf 1 in Deutschland, ne? Oh, Patti, ernsthaft? Nein. Nein, aber ich höre keine Musik mehr. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was in ist. Wenn ich meine Tochter oben höre, die ist 15, die hört irgendwelche schimpfenden Typen da. Yo, Bill, yeah, das soll Musik, also ähnlich wie du das früher gemacht hast, das soll da Musik sein. Ja, du, das habe ich hier gerade draußen, du. Genau. Ja, und, die Nachbarstochter hat wohl Geburtstag und die sind jetzt schon besoffen. Ah, okay. Ja, ich meine, guck mal auf die Uhr, ne? Es ist 20 nach, nach, ja. Genau, nach 9 abends, genau. Und die sind schon irgendwie 2 Stunden, sind die, glaube ich, schon besoffen da drüben. Die Kiddies, so geil. Ja, also. Ja, wie gesagt. Sex Sells, ja, und Spotify. Aber wie gesagt, Spotify, ich höre keine Musik. Hörst du Spotify? Hörst du Musik? Hast du noch Zeit zur Musik hören? Ich höre selten Musik, weil ich so viel Podcast höre. Das ja, eben schon. Genau. Also wenn Spotify voll auf die Podcast-Geschichte aufspringt. Ich habe dir mal einen Link geschickt. Dann hörst du dir mal die aktuelle Folge von den beiden Mädels da an. Die 9. Wie heißt die denn? Das lese ich nicht vor. Ich. Ach, das waren diese hübschen, ja. Und die sind bei Spotify? Sind die so gut? Ja, weiß nicht, ob man dafür gut sein muss oder nur Zahlen haben. Ich finde das ganz gruselig eigentlich. Weil das ist so ein bisschen assi irgendwie, finde ich. Ich weiß nicht. Also wenn Frauen zu krass über Sex reden, finde ich das auch abtörend irgendwie. Ist nicht so schön. Das kann jetzt natürlich aber auch sein, dass die Frauen jetzt einfach damit zeigen wollen, hallo, wir sind ja gar nicht so prüde. Ich meine, gut, ja gut, Folge 9, da könnte man jetzt drüber diskutieren, wir sind ja gar nicht so prüde. Ich meine, ich lese es auch nicht vor. Also wenn ich es nicht vergesse, werde ich unserem Showpraktikanten in die Shownotes schreiben. Dann könnt ihr euch angucken, wie Folge 9 heißt. Es hat was mit dem Hinterteil zu tun. Genau. Und ein bisschen Sesamstraße. Ach nee, das war gar nicht. Wieso? Weshalb? Warum? Irgendeine Kinder-CD oder so. Wieso, weshalb, warum? Ja, genau. Sesamstraße nicht. Wieso, weshalb, warum? Ich weiß nicht, was das noch war. Irgendeine Kinder-CD, die ich zu oft gehört habe, weil ich musste. Jetzt gucke ich nach. Wer, wie, was, wieso? Ja, das ist Sesamstraße, das weiß ich. Ja. Aber wieso, weshalb? Ach ja, nee, das ist ja der zweite Teil davon. Wer, wie? Ja, das ist Sesamstraße, Sesamstraße. Genau. Also, ein bisschen Popo und ein bisschen Sesamstraße. Ja, haben wir fast einen Folgentitel. Popo in der Sesamstraße. Ja. Obwohl, da gibt es ja, also, das muss man ja sagen, also es gibt ja Bernie und Erd, ne? Da gibt's die ja sind dem, schön. Da gibt es ja diesen Popo, heißt das Popo Club? Heißt das Popo Club? Nee, Brauner Salon. Nein, wie heißt denn das? Popo Club? Bernie Erd, das heißt doch, Unbekannter Nummer 1 und Unbekannter Nummer 2, ne? Ist doch das. Ja, genau. Ja, steht's doch. Popo Club, genau. Popo Club. Popo Club. Die haben ihre SM-Klamotten an. Ja. Ach Gott, ey, das ist aber auch schon ewig her. Bernie und Erd, oder? Ja. Du Bert. Ja, Ernie. Nee, Bernie, ne? Bernie und Erd? Nee, wie ja, war das? Ja, also in der Sesamstraße heißen sie Ernie und Bert und in der Bernie und Erd, ne? Bernie und Erd und dann genau. Unbekannter Nummer 1 und Unbekannter Nummer 2. Ja, genau. Oh Mann, oh Mann. kennst du noch, wie hieß denn das noch? Hiopai? Kennst du das? Diese Zeichnung mit so Haien? Nee, also ich kenne den Ausdruck, du bist ein Hiopai, das kenne ich wohl, ja. Ach so, nee, die Hiopais, da gab es früher dann auch so irgendwie so einen Clip, irgendwie so ein kleiner Hai und großer Hai und der frisst den dann und so und Schnapp. Ach, das ist ja. Das mit dem Schnapp? Das ja. Kenne ich, ja. Schnapp, ach, das ist genau, ja, das kenne ich. So. Schnapp. Schnapp, ja, das kenne ich. Ja, ja. Ach Gott, ja, schön. Das war schön ich damals. Ich hab gestern ein bisschen auf YouTube rumgezappt, so irgendwie so die größten Fails der Damenwelt oder so. Und da haben zwei Frauen haben Armdrücken gemacht. Und zwar so richtig so mit, also, weißt du, kennst du Damentennis? Damentennis, ja, klar. Martina Navratilova. Wo das immer so. Ah! Ja, das ist Monika Seles. Ja, oh. Irgendwie so. Oh. Genau. Und die haben mir geschrieben. Komm, genau. Hol mich im Popo-Club. Ja, genau. Genau. Und Mist. Und ja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Darmtennis, Armdrücken, YouTube. Ach ja, YouTube, ja genau, Armdrücken, genau. Und die waren am Schreien und am Drücken und am Drücken. Und dann macht es Knack. Und er hatte die eine mit einem zweiten Ellbogen. Au. Ja, die hat sich Elle und Speichel gebrochen. Einfach so, klack. Hey. Hast richtig gehört, so, peng. Ganz übel. Da ist ja nichts mehr mit Popo Club. Weiß ich nicht. Ne? Aber ich meine, sieht schon scheiße aus. Hat auch doof geguckt, die Dame. Ja. Mhm. Ja, ja. Sag mal, ich war ja nachher weg bei Night of the Pots. Wie lange habt ihr gemacht noch? Da kam ja noch was am Ende, ne? Ja, ich habe schon geschimpft. Wir haben ja auch schon einen Aufruf gestartet, dass wir einen neuen Hausmeister brauchen. Du hast dich ja gar nicht verabschiedet. Ich sag zu Klaus, hat der irgendwie was gesagt? Nee, der war auf einmal weg. Der war weg, ja. Weißt du warum? Kind. Nee, also nur ganz kurz, falls das mal jemand hört hier, was wir erzählen. Wenn man draußen ganz viele Jugendliche grölen hört oder so, ne, das sind meine Nachbarn gerade. Ja, hatten wir ja gerade. Genau, also nur, dass man weiß, woher das kommt. Ja, ich war nachher weg. Ich hatte das Gefühl, ihr macht das da und wobei könnte ich jetzt noch helfen? Und dann war ich auch relativ abgerockt, aber ich habe meine Rolle nicht gefunden mehr. Ich habe gedacht so, naja gut, das läuft da jetzt so durch, die machen das irgendwie alles und so. Und dann habe ich gedacht so, dann muss ich da auch nicht rumkaspern irgendwie. Und ja, das war das eine. Und mir hat noch was gefehlt. Ah, was denn? Wie soll ich das sagen? Irgendwie so ein, dass man noch mal mit Leuten irgendwo in so einen Raum geht, wo man dann da vielleicht noch nebenbei so Quatsch, weißt du, so eine Lounge oder so, würde ich das jetzt mal nennen. So, Das Problem an der ganzen Sache ist, das haben wir eigentlich auch immer gesagt und auch immer im Vorfeld der Werbung gesagt, Leute, wenn ihr nicht aufnehmt, ihr könnt eine Etage höher gehen in den Raucherbalkon und könnt da quatschen und machen und tun, was ihr wollt. Das Problem an der ganzen Sache ist oder so, da können wir ja nichts für, weil das müssen die Podcaster für sich selber entscheiden. Es ist keiner hochgegangen, weil alle unten geblieben sind. Sie haben sich das ja alle die ganze Zeit reingepfiffen. Aber ja, klar. Ich weiß, ich bin am Überlegen, vielleicht, weißt du, vielleicht müsste man irgendwie das aktiver begleiten oder so, dass man, dass das ja, genau, macht deswegen, oder so. Genau, deswegen, ja? haben wir ja so gesagt, dass wir so eine Art Hausmeister brauchen. Also so wie du das ja auch gemacht hast. Du hast ja so ein bisschen Hausmeister gespielt, du bist hochgegangen, hast den einen oder anderen abgeholt, die hatten vielleicht noch Soundprobleme oder weiß der Geier was. Hm. Weißt du, solche Leute. Und genauso kannst du das natürlich dann auch machen. Beim nächsten Mal kannst du dann irgendwie, man kann dann zwischendurch sagen, also wir haben ja mal so Minute Pause oder so ein Gedönse, können sagen, ey Leute, hier, wenn ihr quatschen wollt, ihr könnt auch eine Etage höher gehen, da könnt ihr euch auch absprechen und so ein Gedönse. Gut, das haben wir natürlich auch nicht gemacht, aber man muss noch natürlich dazu sagen, also ich habe ja echt, also ich habe ja richtig zu tun gehabt. Ich habe ja, während die ganze Night of the Pods lief, habe ich ja auf dem Zweitrechner geschnitten, auf Phonic durchgejagt, Dropbox hochgeladen, zu Klaus geschickt. Das heißt, die Folgen, die waren alle, also während 30 Minuten eine Folge gerade noch aufgenommen wurde, in den 30 Minuten habe ich dann die Folge, die davor lief, habe ich komplett geschnitten und durch auf vorne gejagt und hochgejagt. Mhm. Deswegen konnten wir auch nächsten Nacht 22 Folgen hochjagen. Ich glaube, die haben bis 2 Uhr gemacht, aber ich habe dann irgendwann die Segel gestreckt und habe dann gesagt, ich kann nicht mehr. Ist völlig klar, das ist auch zu viel irgendwann. Ja, also ich finde, das ist dann auch irgendwann, die Sache überreißt es denn, weißt du? Ja, die Sache war auch einfach die, weil Klaus, sage ich mal, das ist nicht böse gemeint, wir haben darüber gesprochen, eigenmächtig entschieden hat, dass er noch 3 Podcasts hinten dran nimmt. Das sind nochmal 1,5 Stunden gewesen. Ja, das war Gérard, der wollte noch ganz gerne, der so ein bisschen besoffen war vom Geburtstag seiner 50-jährigen, vom Geburtstag der vom Tantengeburtstag, die 50 geworden ist, glaube ich. Der hatte so ein bisschen einen Tee, der hat sich dann in seinem Personal Podcast von Leni interviewen lassen. Dann hatte der Christian, der Umwohnung Christian, noch angefragt, Mensch, er kommt doch eher nach Hause. Haben uns natürlich super gefreut, aber es war halt nur noch hinten dran Platz, aber eigentlich war ja schon dicht. Der hat dann auch noch so ein bisschen was über das Oktoberfest erzählt. Ja, und dann haben sich noch ein paar Leute hier von dieser Abnehm-Challenge da vom Ratinger haben sich zusammengefunden, die haben auch noch mal eine halbe Stunde gemacht. Und da habe ich dann gesagt, also nach Gérard habe ich zu Klaus gesagt, ich sage, nimm's mir nicht für übel, die letzten beiden, das musst du alleine machen. Ich kann nicht mehr, es geht nicht. Ja, das ist auch klar. Und deswegen haben wir jetzt auch beim nächsten Mal gesagt, wir fangen jetzt morgens um 10 Uhr an. Du, irgendwann fangen wir um 6 Uhr an, wie so ein guter Handwerker, weißt du? Ja, wir fangen um 10 Uhr an und wir haben aber auch jetzt schon gesagt, um 22 Uhr ist Feierabend. Du hast dann 12 Stunden. Ja, dann ist das Feierabend. Das ist echt mal viel. Dann ist Feierabend. Und wenn jemand möchte, dass hinterher noch gequatscht wird, kann er das gerne tun. Aber das wird dann nicht mehr aufgezeichnet. Das wird dann auch nicht mehr bearbeitet oder hochgeladen. Um 22 Uhr ist der letzte Podcaster definitiv durch. Und es sind, wenn ich das richtig in der Birne habe, also auch schon die Abend- und Mittagsplätze vergeben. Also Leute, die sich bewogen fühlen, ein ein Koch-Podcast, der vielleicht morgens Rühreier machen möchte. Da sind noch sehr viele Plätze. Sind sehr noch gut. Sehr viele Plätze. Ja, keine Ahnung, aber es ist so, warte mal, ich rufe das gerade mal auf. Was wir brauchen, ist eine Morningshow. Guten Abend zusammen. Guten Abend, der Klaus ist da. Hallo. Moin Klaus, hi. Ja, moin moin. Gerade gesehen, 16 Leichen sind online. Jo. Ja, was ich sagen wollte, ab 15 Uhr bis abends 22 Uhr sind alle Slots belegt bis auf 17:30 bis 18 Uhr und Primetime 19:30, 20 Uhr. Da wäre noch frei. Ansonsten könnt ihr euch noch von 11 bis 15 Uhr voll begnügen. Kläuschen. Das ist cool. Moin, Kläuschen. Klaus. Kläuschen. Ja. Moin, moin. Wir mussten ein zweites Mal anfangen aufzunehmen. Wir haben uns über indizierte Musiklieder und Splatterfilme unterhalten und haben dann mal gegoogelt und haben festgestellt, wir dürfen darüber nicht reden. Ihr dürft darüber nicht reden. Ja, also, du hättest das gerne hochladen können, aber der Raucherbalkon läuft auf deinem Namen. Also wir wollten nicht, dass du dich strafbar machst. Deswegen haben wir, deswegen haben wir dann wir haben FSK 16 gemacht. Also wir haben auch schon einen schönen Folgentitel. Irgendwas mit Popo Club. Wir haben also über einen Popo Club gesprochen, wenn du den kennst, von der Sesamstraße. Okay, ich höre mir das dann mal an, vorsichtshalber, bevor ich das veröffentliche. Mal gucken. Nee, die Sendung heißt natürlich Der Popo mit der Sesamstraße. Okay. Ja. Hat die eine Sache habe ich auch noch überlegt, weil das wurde mir gesagt, in dem Raum, wo ich die Leute so abgefangen habe und gesagt habe, so pass auf, gleich geht's los und so, ne? Ja. Ja, Mensch, wir haben das vielleicht falsch verstanden und so. Und ich weiß gar nicht jetzt, wie geht denn das? Wie ist denn jetzt der Ablauf und so? Und ja, wieso? Und sage ich, ihr kommt da jetzt rein und dann legt ihr einfach los. Aha, oh. Was ich denke, ist, dass man klarer vielleicht noch kommunizieren muss, wie wird das wirklich ablaufen? Das also, wie ist es wirklich? Das haben wir nie gemacht. Das ist irgendwie. Aber es hat immer funktioniert. Vielleicht ein bisschen, es hat immer funktioniert, aber die Leute fühlen sich nicht cool dabei. Und das ist vielleicht schade. Und was ich, weißt du noch, wir haben irgendwann mal einen Raucherbalkon gemacht, da habe ich gesagt, Mensch, und dann sag mal auch, wer da ist und so. Und dann hieß es nachher, ja, Martin möchte ja begrüßt werden und so. Und tatsächlich wurde mir das auch gesagt, Mensch, haben wir denn noch einen, der irgendwie eine Einleitung oder irgendwie so was sagt? Was schon sehr geil war, waren die Einspieler von dir, Hadi. Hm. Ne? Jetzt bräuchte man noch jemanden, der dann vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählt vorher. Vielleicht so ein, zwei Minuten, eine Minute, irgendwie was so. Und jetzt kommt bla bla bla bla bla und so. Und jetzt sagen wir Danke zu und so. Und ja gut, das so eine, das. So eine, der da so eine Story drumherum macht noch. Ja, das können wir machen, mit Sicherheit. Da können wir dann nochmal drüber reden. Ich meine, müssen wir mal gucken. Die haben nicht mit dem Boot, da können wir nochmal drüber reden. Das Problem an der ganzen Sache ist oder so, also ich gucke jetzt zum Beispiel gerade mal in die aktuelle Liste rein, also wir haben Ralf vom Nebensprechen, gut, da könnte man was drüber erzählen, weil den kennt man. Dann hätten wir Geocaching Mallorca, da könnte ich ein bisschen sogar was zu erzählen, weil ich zumindest im Geocaching-Bereich was weiß. Dann geht's schon los. Hört irgendeiner von euch den Podcast Nerdizismus? Nee, aber dann. Dann. Ich habe den im Podcatcher. Also weißt du, das kann man ja machen, dass man dann sagt, okay, pass auf, also dann macht der das und der macht das und der macht das oder der macht alles oder so, keine Ahnung. Und dann bereitet man sich wenigstens so ein klein bisschen drauf vor. Das geht ja, das bringt ja nicht um. Ja, was sagen wollte, es sind halt auch Podcasts dabei. Klar, Apfelklatsch war jetzt noch nicht dabei bei Night of the Pots, aber Tobi wohnt, der wohnt 8 Kilometer von mir oder 10, ich weiß es nicht, wie weit Tobi wohnt, aber der wohnt bei mir in der Nähe. Nullnummer, den Podcast kenne ich gar nicht. Ja, aber das kann man sich ja anhören. Das ist ja das Tolle daran, dass wir jetzt auch neue kennenlernen. Genau. Übrigens, wie großartig, dass der Apfelklatsch jetzt mitmacht, ne? Ja, ja. Ich meine, die gibt es ja nun schon Jahre. Und das finde ich mal gut. Ne? Ja gut, wir haben jetzt für das nächste Mal auch gesagt, dass wir das Team auch aufstocken wollen, auf jeden Fall. Und da haben sich schon der ein oder andere gemeldet, wo ich mich sehr, sehr drüber freue. Mhm. Kann man ja schon im Vorfeld sagen. Also der Christian, der Oboman, hat gesagt, er wird sich anbieten, da so den Konferencier zu machen und auch oben mitzuhelfen, die Leute abzuholen und auch ja, wenn es mal klemmt, irgendwo mit reinzuspringen, das ist was, was er gut kann. Da freue ich mich sehr, sehr, dass er da. Gérard hat sich auch bereit erklärt. Zeit nehmen will. Gérard hat ganz freiwillig sofort gesagt, das kann man in der letzten Folge nachhören, dass er auch dabei ist. Es gibt Beweise, Gérard. Ja, und wir wachsen natürlich auch an dieser ganzen Geschichte. Also, ja, das, genau, also das ist ja klar. Das kommt das, ja auch aus dem Off, das Ding. Ja, also, und das darf man ja nicht vergessen. Ne? Ja, das also, ist ja also, einfach mal also, so aufgeploppt. Also, wenn wir jetzt wie die, also du hörst es ja noch nach, was wir haben über diese beiden Sexmädels gesprochen, die jetzt auch bei Spotify sind. Also, wenn der Raucherbalkon bei Spotify ist, dann sind wir ganz oben. Ganz oben sind wir dann? Naja, ich weiß nicht, ob das irgendwas erhöht. Ja, keine Ahnung, aber dann sind wir ganz oben. Also ich habe ja schon Werbung gemacht, Klaus, ich habe keine Namen verraten. Ich habe gesagt, also wir haben uns natürlich auch ausgiebig übers Pottwichteln unterhalten. Und ich habe natürlich gesagt, dass der Raucherbalkon mal Pottwichteln teilnimmt, der Metacast nicht. Aber ich habe gesagt, dass wir die Creme de la Creme der Podcast-Szene als Unterstützung von den Raucherbalkon haben. Kannst du das bestätigen? Also wir haben ein Team jetzt für das Pottwichteln und ich sag mal, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir müssen uns eigentlich keine Sorgen machen, egal was uns dazu gewichtelt wird. Ich glaube, wir haben für alle Bereiche jemanden, der es abdecken kann. Ja, sehr gut. Kann man ja sagen. Ja, also das ist gut. Technisch, wissenschaftlich, musikalisch, ja, Hobby. Genau. Und für den Blödsinn sind wir zwei ja zuständig dann. Ja, genau. Das kriegen wir. Also wir sind da genau sehr gut abgedeckt. Also ja, ja, warte ab, du. Ihr lost das ja nicht aus. Also. Nee, wir losen das nicht aus. Aber wir können ja bei der Anmeldung schon mal gucken, wen wir nicht haben wollen. Ach so, ja, stimmt, das geht ja. Ja, das muss ich mir dann mal angucken. Da muss ich auch mit den Jungs vom Pottwichteln dann mal reden, wie wir das machen. Wenn jetzt von dem Team jemand dann seinen eigenen Podcast zugelost bekommen würde, das wäre vielleicht auch, wie heißt es so schön, suboptimal. Aber ich glaube, man kann das reinschreiben, wenn ich mich richtig erinnere, welche Podcasts man selber macht und dann haben die zum Glück irgendwie einen Algorithmus oder vielleicht machen sie es von Hand. Ich habe keine Ahnung. Ich würde auch bei der Anmeldung ganz klar reinschreiben, dass der Raucherbalkon auf jeden Fall kein Personal Einzelpodcast bewichteln sollte oder wollte oder so ein Gedöns. Was sollen wir? Auch da hätte ich kein Problem. Sollten wir sowas bekommen? Ja, dann will ich aber den Bob, das habe ich ja schon mal, den Bob zum Bob haben. Dann haben wir einen Meister und lauter Gesellen und Lehrlinge, die zusammen geschissen werden. Ja, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich habe da ja auch schon Ideen drüber, wenn wir einen Personal Podcast bekommen, du kannst ja den dann auch auf so eine Traumreise schicken, wo er ganz viele Stimmen hört von rechts und links oder irgendwas, so Alice im Wunderland. Ich glaube, ich mache mir da überhaupt keinen Hast Kopf. Du gerade gesagt, LSD im Wunderland? Ja, LSD im Wunderland. Alice im Wunderland. Warte mal, ich muss die Pillen auf Seite schieben. Ja, das ist LSD-Punkt. Also nicht vergessen, ich bin immer noch krankgeschrieben. Ich arbeite hier unter erschwerten Bedingungen. Also Klaus, wie schlimm war es denn? Ja, ganz kurz, Klaus, bevor du die Folge hochlädst, hör sie dir an. Wir haben leider keine Shownotes. Google mal das eine oder andere, was wir gemacht haben und füg's in den Shownotes an. Wir haben es echt verpennt. Und ja, LSD in Wunderland finde ich natürlich auch sehr geil. Ja, ich LSD im Wunderland. Ja, ich schaue schon. Ja, ja. Aber erzähl doch mal. Ja, Zeit. Erzähl doch mal, außer dass du nicht geschlafen hast, wie schlimm es war. Martin möchte das gerne wissen. Genau. Wie schlimm war es denn jetzt? Also Männergrippe? Es war tatsächlich eine richtige Grippe und ein bisschen was. Ich habe seit mehreren Jahren schon immer Probleme mit den Bronchien, ziemlich mit der Luft immer knapp und wenn dann noch sowas dazukommt, dann wird das immer anstrengend, ja. Oh, gut, habe ich mich halt mal ein bisschen abgelegt, ist ja auch nicht schlimm. Jetzt, ja, gut, aber so, die Welt geht nicht unter. Aber wir brauchen jetzt keinen Abdecker. Nee, ich habe die. Nee, ist gerade noch mal gut gegangen. Das ist also schön. Also ich jetzt mit meinem medizinischen Hintergrundwissen, hast du dich mal lungenmäßig richtig durchchecken lassen oder einfach nur, du hast Probleme mit dem Bronchien? Nee, ist alles durchgecheckt. Alles also solche, diagnostiziert, alles bekannt, was ist. Und bei mir ist eine Erkältung immer ein bisschen schwieriger als bei anderen. So eine COPD oder so ist ausgeschlossen. Was immer COPD ist, mein Arzt hat gesagt, ich soll gut, wenn er das Wort nicht im Mund, ich will das jetzt nicht, ja nicht bereit erklären, dann ist das sehr gut, weil das ist nun auch so eine Lungenkrankheit, die nicht lustig ist. Ach so, nee. Ansonsten also, ist alles gut. Unser Klaus ist ja so lustig noch, also von daher wird das noch gehen. Ne? Ja. Und so ein kleiner Virus, der haut ihn ja noch nicht gleich um. Ich lache auch noch, wenn ich nimmer da bin. Ja. Aha. Dann lache ich noch viel mehr wahrscheinlich. Der immer lacht, ne? Ja, gut, das ist eigentlich der Kai, aber ich bin ihm auf den Fersen, würde ich sagen. Was stimmt denn mit dem nicht? Der war vorhin in irgendeinem gekarierten Hemd auf dem Oktoberfest zu sehen. Was stimmt denn mit dem nicht? Mit dem stimmt alles. Der ist auf einer Veranstaltung, die ein Oktoberfest simuliert. Hätte ach so, das war gesagt. Gar nicht echt. Ich habe das Foto gesehen und habe gedacht so, Luja. Es gibt einen Oktoberfest-Simulator? Na, es gibt ja in den verschiedenen Bundesländern auch immer dann so Themenabende, wo dann Oktoberfest und bayerisches Bier und so. Das und ja, wo ich ein bisschen neidisch bin, er hat so ein Bändchen um Arm, habe ich gesehen auf Twitter. Da stand drauf, das ist die Bier-Flatrate. Jetzt frage ich mich, ob es sowas auch für normale Leben gibt oder nur an dem Abend. Ah, ich glaube, die musst du auch bezahlen. Also von daher, einmal. Ja, ja, genau. Das heißt, der ist auf irgendeiner Fete, wo jetzt Oktoberfest ist, weil das Oktoberfest. Ich habe erst gedacht, München ist ja vorbei. Nee, wenn er in München wäre, dann wäre ich ja heute nicht hier. Aber sag mal, bei einer Bier-Flatrate würde ich, also ich als Veranstalter würde das so kalkulieren, dass die Bier-Flatrate so viel Geld kostet wie 10 Liter Bier. Würde ich damit Plus machen oder Minus? Was meint ihr? Ich weiß nicht, wie viel trinkt man denn so als Biertrinker? 10 Liter schafft man doch nie, ne? Nein. Was schafft man denn so? 10 Liter schaffst du nicht. Was schafft man denn? Ach, weiß ich nicht. Ich zähle da nicht mit. Also ich sag mal, also so zwischen 4 und 5, das kriegt man wohl hin. Ehrlich? Wenn du viel trinkst, also wahrscheinlich eher weniger, wahrscheinlich eher so 3, 3,5 oder so. Ja, Bier-Flatrate. Die Frage ist natürlich auch, was ist eine Bier-Flatrate? Also ich meine, ich weiß nicht, auf was für eine Veranstaltung er jetzt da ist. Also ich sage jetzt immer bei uns, also Schützenfest ist ein Begriff hier Anwesenden, ja? Ja, ja, aber definitiv. Na klar. Ich sage dann halt immer, das sind dann wahrscheinlich so Schützenfestbiere. Das sind meistens so diese 0,2er oder 0,3er, diese Plastikbecher. Die werden eingeschüttet, da kommt dann irgend so ein billiges Gesöff rein, ich will jetzt hier keine Biermarke durch den Kakao ziehen, so Großindustrie, also was weiß ich, keine Ahnung, da gibt es ja eine Menge. ja, da kannst du mit so einer Bier-Flatrate natürlich eine Menge machen. Die Frage ist natürlich, ob es jetzt so ein 0815 Bier, was in jedem Baumarkt, ich habe gesagt, in jedem Getränkemarkt kriegst, ob dir das natürlich schmeckt, aber ich meine, Geld machen die auf alle Fälle wirklich, die machen richtig Kohle, weil ich meine, Raucherbalkon ist ja, hast du mal mit Augustina gesprochen? Geht da was, Klaus? Derbe. das wäre was, gell? Echt jetzt? Nein, aber wenn man so eine Kiste Augustina kauft und eine Kiste was anderes kauft, ich meine, das ist ja wesentlich günstiger und also wenn die da so eine Bier-Flatrate raushauen, die machen da richtig Kohle, glaube ich. Also ja, weil ich denk mal, da brauchen wir uns jetzt nicht groß weiter dran aufhalten. Ich bin mir sicher, dass wir das in seinem Podcast hören werden, was da heute Abend alles passiert ist. Ich habe schon gesehen, es gibt das ein oder andere Video über Periscope. Ja, habe ich gesehen, ja. Aber da habe ich noch nicht reingeschaut, weil ich ja andere Dinge zu tun hatte. Und dann muss ich ja immer ganz vorsichtig sein mit meinem kleinen Internet hier auf dem Dorf, dass ich nicht zu viel auf einmal mache. Oh, oh, oh. Na gut. Ja, so ist das. Ja, Mensch. Ich habe jetzt noch, also jetzt kommt nicht immer hier so eine halbe Dreiviertelstunde. Also, ich möchte hier mal so eine Proton-Raucherbalkon-6-Stunden-Folge machen. Ja, dann lass laufen. Ich habe erst 12 Stunden Podcast hinter mir eigentlich. Und wie viel hast du davon effektiv gesprochen von den 12? Noch nicht mal eine Stunde wahrscheinlich. Ja, aber ich habe aufmerksam zugehört. Nee, ich wollte eigentlich nur wissen, was macht ihr am Wochenende jetzt? Also, ich glaube, morgen mache ich Garten und Mensch, draußen ist was los. Hört ihr das? Für irgendwelche Stimmen. Klingt, als wenn du eine Party hättest. Da Hintergrund. Doppelhaushälfte sind, und daneben sind, ist Party, weißt du? Sind die anderen Jungs vom Metacast auch da und tanzen hinten? Nee. Aber die sind morgen Abend wieder da. Stimmt, genau. Ja, morgen Abend machen wir Sendung. Und Sonntag werde ich die Sendung hochladen und einen schönen Rinderbraten machen. Oh, das klingt gut. Scharf ist ja gestrichen bei euch, ne? Auf ja, das gibt es nicht mehr. Karte, oder? Auch bunte nicht. Ja, auch bunte nicht. Ja, ich werde das Wochenende dann mich in mein Bett verkrümeln wahrscheinlich und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Du bist echt noch richtig kaputt, ne? Ja, ich bin einfach so müde, ne? So, aber das ist halt mal so. Ja, aber ist auch nichts Schlimmes. Das ist ja jetzt auch nicht krankheitsbedingt bei dir, also du schläfst ja im Allgemeinen nicht wenig. Also ich lese manchmal Tweets von dir morgens um 4 oder um 3 und du gehst und wann steigst du bei dir zu Hause im Bus ein? Wann geht's zur Arbeit? Bei mir geht's los um 5:30. Um 5:30 und wann musst du auf Arbeit sein? Um 8. Ich habe Gleitzeit, ich kann, wann ich will, aber gegen 8 bin ich immer ganz gerne da und ich habe halt immer noch eine längere S-Bahn-Fahrt. Die nutze ich dann ab und zu mal, um die Augen zuzumachen und noch einen schönen Podcast zu hören oder so. Das ist so. Ja, und ansonsten, das ist halt. Ist ja, aber das ist, ne? Das ist doch auch nicht gesund. Ich meine, du gehst dann abends um 12 ins Bett, schläfst bis 3. Hörst du noch Podcast oder ballerst dir Netflix in eine Birne und dann fährst du um 5:30 los, nachdem du dich wahrscheinlich dann um 5 dann ins Bad begeben hast und ich weiß nicht, isst du was oder trinkst einen Kaffee morgens? So. Nee, ich trinke ja keinen Kaffee. Ich mag ja keine Heißgetränke, nicht wirklich. Okay, also wenn du dann um 5 das erste Augustiner dir in eine Birne gelascht hast. Nein, ich frühstücke eine Mate meistens. Also die macht wahrscheinlich den nötigen Schuss aus. Das geht dann schon wahrscheinlich. Da ist auch Koffein drin, ja. Und frühstücken tue ich dann immer auf der Arbeit. Dann, wir haben ja von 9 bis 9:30 offiziell eine Frühstückspause und dann hole ich mir irgendeine Kleinigkeit da beim sogenannten Brotzeit-Shop. Und dann frühstücke ich im Büro dann gemütlich. Ja. Und dann kann der Tag so vor sich hin laufen. Ja, Patti, müssen das aber auch mal alle wissen. Wie machst du das denn? Wann geht denn Hatti so ins Bett? Das ist unterschiedlich. Also ich war jetzt gerade sehr angefixt von der letzten Staffel von Suits. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe sie heute zu Ende geguckt und habe tierisch geheult. Oh. Ich habe schon bei Amazon Prime geguckt und da stand dann, 6. Staffel verfügbar, 35 Euro, aber nur mit Original-Untertiteln. Ich habe kurz gezuckt, habe gesagt, nee, ich warte. Aber normal gehe ich so, ja, ich sag mal so 9:30, 10:00, es kann aber auch mal 9:15 oder 10:30 sein, aber später eigentlich nicht, gehe ich ins Bett. Stehe immer um 4:45 auf, immer. Mein erster Weg ist dann morgens in die Küche. Ich habe so eine Kapselmaschine, da wird ein Kaffee gekocht. Dann nehme ich mir meinen Kaffee, hau mich im Wohnzimmer aufs Sofa und schalte um 5.30 Uhr, halt gar nicht wahr. Ich gucke die letzten 10 Minuten immer auf N3, immer noch vom Tag vorher von hier, Klaus, mal die Fragen, aber. Martin, wie heißt die Sendung mit dem roten Sofa bei NDR? Du kennst sie, mit Hinak Baumgarten, ne? Ist das nicht das? Das, genau. Ich gucke mal 10 Minuten das auf N3, die vom Tag davor. Siehst du, ich kenne mich aus, ne? Ja, danke. Und dann schalte ich um 5.30 Uhr um auf Sat.1, gucke mir dann von 5.30 Uhr bis 6 Uhr Sat.1 Frühstücksfernsehen an. Schalte dann auf RTL um und gucke mir dann da nochmal RTL an, gucke dann, ob die Nachrichten auch stimmen, was die bei Sat.1 gesagt haben. Um 6:15 gehe ich dann ins Bad, probiere irgendwas zu machen, damit ich gut aussehe, sprich Zähne putzen, Gesicht waschen, anziehen. Dann gehe ich zwischenzeitlich noch kurz in die Küche, stelle die zweite Tasse mit der Kapselmaschine an. Ja, dann ziehe ich mir meine Crocs an. Das sind diese Gummi-Flip-Flops. Habe ich gerade an. Ja, genau. Und nehme mir meine Kaffeetasse, die nehme ich und gehe damit zum Auto und fahre dann zu meinem Chef, der 5 Kilometer am nächsten Ort wohnt, und trinke währenddessen die zweite Tasse Kaffee unterwegs. So ist mein Ablauf eigentlich jeden Morgen. Außer jetzt die letzten 2 Tage, da habe ich morgens Suits geguckt, weil ich war noch nie so angefixt von einer Serie, wo ich dann echt gesagt habe, ich will wissen, wie es weitergeht. Ich habe auch schon gedacht, ob ich krank mache heute, damit ich zu Ende gucken kann, aber ich habe es jetzt vorhin zu Ende geguckt. Es ist kein Witz. Also ich habe immer gesagt, Dexter geil, ist nach wie vor geil. Ich habe gesagt, House of Cards, der Oberkracher. Ich habe da jetzt die 4. Staffel ist vor mir. Ist geil, oder? Ja, House, habe ich immer gesagt, ist geil, ja. Aber Suits und ich habe mit allen, mit denen ich gesprochen habe, die Suits geguckt haben, die haben gesagt, also sowas Geiles haben die noch nie gesehen. Also so eine geile Anwaltsserie. Und du bist da echt süchtig nach. Ich habe jetzt aber auch gesehen, bei Amazon Prime gibt es jetzt gerade die 2. Staffel von Mr. Robot. Ich bin jetzt gerade so einer Zwickmühle. Wo läuft denn Suits? Suits läuft auf Netflix. Dann gucke ich jetzt mal. Ja, ey, du sollst jetzt keine Serien gucken, hier, ist ja schon durch. Nein, ich gucke doch nicht jetzt, aber ich will mir das zumindest mal auf Halde legen, denn hier, ich kann ja sagen, hier so plus meine Liste. Es ist richtig. Das ist also ich brauche bei den Serien ja immer so 2, 3 Dinger, aber das flasht, ich habe selbst mit irgendwelchen, bei uns hier beim ASB ist eine 16-Jährige, also bei den Sunnies, die ist 16, selbst die guckt das. Das ist eine Anwaltsserie, das ist ganz großes Kino. Ja, so ist eigentlich mein Leben. Und eigentlich müsste ich das alles nicht machen, weil ich muss erst um 7 auf Arbeit sein und ich brauche zur Arbeit 5 Minuten. Stimmt, du bist Handwerker, du fängst um 7 an, ne? Ich fange um 7 Uhr an, aber ich arbeite bei meinem Onkel. Ich bin eigentlich immer um 20 vor, Viertel vor 7 da und bin dann meistens um 10 vor 7 schon außer Haus. Ja. Schon immer. Kommt auch den Kunden zugute, aber ich bin auch 25 Jahre bei den Kunden, die kennen mich alle schon. Also wenn ich dann morgens gleich wirklich pünktlich um 7 beim Kunden auf der Matte stehe, das finden die gut. Und ich bin ausgezogen zu Hause 2000 mit 28, glaube ich, war das. Ich bin manchmal auch erst früher um kurz vor 6 aufgestanden, Kaffee gekocht, kurz ins Bad gegangen, kurz Nachrichten gucken, habe mich dann ins Auto gesetzt oder so. Aber was ich gerade so geschildert, diesen Ablauf ab 4:45 morgens, das ist ein Prozess, den habe ich jetzt irgendwie schon seit, glaube, 2 Jahren. Da komme ich gut drauf klar. Aber ich muss dann aber auch, also ich merke, wenn es mal länger wird oder so, wenn ich wirklich mal bis 23:30 irgendwas gucke im Fernsehen, wenn ich mal Fernsehen gucke oder ich gucke wirklich noch irgendeine Staffelfolge bei Netflix oder bei Amazon und es wird dann 23:30. Also ich merke dann, wenn mir morgens diese Stunde fehlt. Aber wenn man jetzt sagt, wirklich 23:30, wenn man überlegt, von 23:30 bis fast 05:30, das reicht ja eigentlich aus. Deswegen frage ich mich immer, wie Klaus das macht. Du musst doch völlig im Arsch sein, wenn du schläfst da täglich fast nur 3-4 Stunden. Ich meine, du musst so eigentlich ein körperliches Wrack sein, oder? Nö, würde ich nicht sagen. Das ist halt so. Ich versuche das ja immer wieder, dann lege ich mich mal um 9 ins Bett und was mache ich dann? Gucke ich die Wand an oder was die ganze Nacht. Das ist doch auch doof. Dann lieber aufstehen und irgendwas machen. Und gut, ich habe natürlich auch den Vorteil, dass ich oft auch von daheim arbeite. Das heißt, dann kann ich mir das sowieso einteilen, wann und wie. Und dann kann ich ja auch nachts ein bisschen was arbeiten. Dann habe ich dann den Nachmittag frei halt. Ne? Dann kann ich mit den Kindern was machen. Oder für mich, ich mache ja auch noch Musik nebenher. Das ist ja auch, läuft ja auch nicht alles so ganz von alleine. Bisschen was tun musste dafür ja auch. Ja, ich bin da ganz zufrieden so. Solange es geht. Tja. Bin ich halt mal krank, dann ist das halt schade, dann kann ich viele Dinge nicht tun, die ich sonst tue, und ich freue mich, wenn das dann alles wieder in Anführungsstrichen geregelten Bahnen läuft, dann kriege ich auch wieder mehr geschafft. Genau. Ja, bei mir ist es irgendwie anders. Ja, Martin, dann würde ich sagen, dann bist du dran, ne? Die große Beichte dem Raucherbalkon. Ja, genau. Ich kann dir sagen, du. Mit Popo und Sesamstraße. Hast schon mal gekifft. Damit geht's los. Da äußere ich mich nie zu. Bei der Musik, die du gemacht hast. Ach so. Kann man nur aussehen. Nee, erzähl. Ja, wie läuft das? Ich stehe morgens meistens so um. Nee. Wann gehst du ins Bett? Das ist viel wichtiger. Ach so, ja, genau. Wann gehe ich ins Bett? Also das war mal deutlich später, aber da bin ich irgendwann drüber verreckt. Das ging dann nicht mehr. Ich habe dann auch so eins, halb zwei habe ich gemacht und dann bin ich um viertel vor sieben, meistens um sieben aufgestanden. Das Aufstehen ist immer noch die gleiche Zeit, aber das ins Bett gehen ist jetzt schon deutlich früher. Also ich glaube so um elf oder so, elf, halb zwölf. Außer donnerstags, also wenn wir Sendung hatten. Ich komme da nicht runter, denn irgendwie um elf sind wir durch, aber ich brauche bestimmt bis halb eins, eins, bis ich dann irgendwann einschlafen kann. Muss das hier noch eine Zuckerwatte machen in der Küche so? Ja, so ungefähr, ja. Du, und ja, aber das ist so die Zeit. Aber das brauche ich auch. Ich brauch irgendwie viel Schlaf. Ich weiß auch nicht. Ich kann auch nachmittags noch zwei Stunden schlafen, manchmal auch vier. Also, das, wenn ich darf, dann mache ich das. Da habe ich gar kein Problem mit. Lege ich mich einfach hin und schlaf. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht ins Bett legen und die Wand angucken. Das fällt mir gar nicht ein. Dann stelle ich mir eher das iPad irgendwie noch ins Bett und mache mir noch was an, drehe mich zur Seite, dann brauche ich 10 Minuten, bin ich weg. Ja, ich bin auch eher so der Sofaschläfer. Also so Samstagnachmittags, Sofa geht super. Ist geil, ne? Habe ich letzte Woche auch gemacht irgendwie. Am Sonntag oder so. Ja, funktioniert. Ja, Sonntag, also Sonntag weiß ich jetzt schon, das wird bei mir Sonntag definitiv so sein. Meine Damen fahren Sonntag an die Nordsee, die kommen in deine Richtung. Ja, dann ist das Sofa ja gebucht. Ja, ganz genau. Ne? Wenn das Haus leer ist, ist das Sofa gebucht. Das ist bei mir auch so. Ja, das ist dann gebucht. Ja, die Sache bei mir. Erzähl erst mal weiter. Ich wollte nur sagen, ich fange aber meistens auch erst zwischen 9 und halb 10 an zu arbeiten. Ne? Und weil ich brauche da ja auch noch so lange hin, dann. Ja. Und dann haue ich meistens so zwischen 5 und 6 Uhr von der Arbeit ab. So. Und dann wieder eine Stunde. Und je nach Stau in Hamburg bin ich dann zu Hause. Ne? Boah, habt ihr schon mal so ein Edding aufgeschraubt? Alter, das stinkt ja. Oh. Ja, mach zu. Ja, was du so nebenbei noch so machst. Das ist mein Bieröffner. Ich öffne mein Bier damit das, immer. Das kenne ich nur mit Kleber eigentlich. Ah. Aber Edding riecht auch gut. Alter, ja. Boah. Sag mal, Poppers war doch verboten, oder nicht? Kannst du auch eine Gaskartusche aussaugen. Nee, aber Hatti, wir haben ja heute Themen, ne? Das darf man alles nicht sagen, glaube ich. Ach doch, das dürfen wir. Ja, das andere. Wir berichten ja nur darüber. Ist ja nicht so, dass wir dazu aufrufen, das zu machen. Nein, aber wir haben auch gesungen. Don't try this at home. Yes. Don't try for me Argentina, ne? Genau. Ja, nur um das abschließend noch zu sagen, wegen der Schlaferei, was bei mir dann ganz komisch oder witzig oder interessant ist, wenn ich nicht zu Hause bin, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dann kann ich sehr gut schlafen, weil dann habe ich die ganze, mein ganzes Zeug halt nicht, ne, was ich hier so rumstehen habe. Ach so, du bist so ein Wühler denn irgendwie. Wenn ja, du dann Gesang hast, dann machst du auch. Oder genau, dann mache ich auch. Wenn ich eine Gitarre stehen habe. Klaus ist ein Wühler, so ein Flaschensammler. Der sammelt dann die Pfandflaschen im Haus ein. So ein das auch. Nee, aber nur um das zu erklären. Wenn ich dann hier sitze, dann habe ich hier mein Mischpult. Ich habe mein Aufnahmezeug. Ich habe ein Schlagzeug hier stehen. Ich habe mein ganzes Musikgedön. Und wenn ich dann hier zu Hause bin, ja, und dann machst du halt. Und dann bittet man dich mal über Telegram, weil ich einen Ohrwurm habe, spiel mir doch einmal auf der Ukulele und sing für mich von den Stones Ruby Tuesday. Ach, gucke. Ja, das darfst du jetzt hier nicht singen. Das wäre jetzt wieder GEMA-technisch schlecht. Das ist nämlich das Problem, ne? Aber in Telegram ist das für mich, nur für mich, ganz alleine. Ich könnte aber das Night of the Pots-Lied nochmal singen, die ist jetzt vorbei. Ja, ja. Aber den Raucherbalkon-Song, den brauchen wir noch. Ja, es gibt so viele Anfragen, ne? Ja, aber das, also wie gesagt, wenn ich dann hier bin, dann, ja, das ist es halt. Schau, die Ukulele liegt jetzt. Die Ukulele liegt jetzt auch hier, ne? Und ich habe mir vorgenommen, dass ich bis Weihnachten wenigstens 3-4 Lieder darauf spielen kann. So, das heißt, die schaut mich jetzt hier an und sagt, hier, mach was. So, wenn ich jetzt unterwegs bin irgendwo, jetzt auch mit der Musik, mit den Soulmen oder so, mit Hotelzimmer, dann schlafe ich auch gut. Oder bestes Beispiel war ja hier Potsdok. War hervorragend. Hab ein paar Bier hingetrunken, was gegessen, ein bisschen unterhalten, war ich, glaube ich, 6 oder 7 Stunden geschlafen an einem Stück. Das war hervorragend. Ja. Der Volker vom Selbstgespräch, der war ja ganz desillusioniert. Kannst du das mal buchstabieren? Ja, er war überrascht, dass der Versuchsleiter tatsächlich schläft. Naja, gut. Aber das ist dann halt, weil ich da gab es auch nichts mehr zu tun dann, ne? Was willst du da noch machen? Während ja. hier daheim ist halt immer was, ne? Da kann, ja, aber großes Angebot. Ja, was heißt daheim ist immer was? Also willst du mir nicht ernsthaft sagen, dass nach 12 zu Hause irgendwas ist? Doch, mein Musikstudio ist hier. Ja, aber das muss man doch nachts nicht um 12 bespielen. Also ich hätte doch jetzt natürlich. Es ist ja da. Warum soll ich es nicht tun, wenn es doch da ist? Gott. Du, also Hatti, aber das ist so mit den Kreativen. Die sind wirsch und die müssen dann nochmal und ich habe gerade eine Eingebung und ich möchte noch so gerne. Ich habe manchmal so Phasen, weißt du, da bin ich unterwegs und dann denke ich so, oh Mann, das und das wolltest du gerne nochmal machen zu Hause und das wolltest aber, du nochmal einstellen und probieren und dann bist du zu Hause und dann machst du das und dann denkst du so, oh ja, aber danach kannst du noch das und dann kannst du noch das und dann kannst du noch das und so. Also ich verstehe das schon, aber schlafen konnte ich schon immer. Ich finde aber auch 6 oder 7 Stunden, das ist schon auch nicht viel, ne? Das ist okay, aber ich hätte jetzt... Echt? Also 6, 7 Stunden, das reicht mir eigentlich. Ich hätte jetzt aber ernsthaft mal gedacht, also ich hätte jetzt Klaus mal den Vorschlag gemacht, wenn er jetzt nicht gesagt hätte, er muss sein Studio oder seine Dinger bespielen. Es gibt doch auch, man kann doch sein Zimmer nach Feng Shui ausrichten lassen oder man kann sich auch so einen Typen mit so einer Wünschelrute holen. Vielleicht hast du so eine bekloppte Wasserader, die dir deine Synapsen irgendwie verdrahtet irgendwie. Da glaube ich nicht. Jetzt wird's noch esoterisch, Studien. Da glaube ich nicht dran. Das muss man auch wollen. Ja, ja. Kommt Klaus, da kommt da einer mit seiner Wünschelrute und du hast eine Wasserader. Nee, ist mein Schlachtzeug. So, ich lasse es so stehen. So, pass mal auf, ich male jetzt ein kleines Bild. Kannst dir genau vorstellen, was hier passiert, wenn hier ein fremder Mann kommt und seine Wünschelrute auspackt. Ja, das Bild habe ich gerade voll im Kopf. Ich möchte es nicht. Wir könnten ja noch mal auf Folge 9 von mitvergnügen.com hinweisen. Du kannst da gerne drauf gehen, Klaus. Kannst du den Link sehen da unten eigentlich? Ich kann keine Links, ich hab's Internet aus, ich möchte ja mit euch reden. Ach so, ja, dann musst du es angucken, Folge 9. Martin hat sich geweigert, darüber zu sprechen. Wir haben gesagt, es kommt lediglich das Wort Podren vor und sind dann irgendwie auf Sesamstraße gekommen. Mhm. So ist das. Ich habe die Folge heute gehört im Auto. Ich habe immer leise gemacht, weil ich die Seitenscheibe immer ein bisschen auf habe. Und wenn du denn an der Ampel stehst, ist das schon so ein bisschen unangenehm. Haben die auch gepupst? Ich weiß nicht, aber es gab Namen wie Truthahn und ja. Ja. So, ihr sprecht in Rätseln für mich. Po ist doch ein Fluss, oder nicht? Richtig. Sind wir bei der Geografie jetzt gelandet hier in unserem kleinen Podcast? Aber eher Äquator, nee. Po ist Italien, da bist du heute ganz richtig mit dem Podcast. Wir sind ja heute auch in Italien gewesen. Ich höre einfach mal rein. Ich habe mir das ja angehört und habe gedacht, ja, also ich meine, jeder hat ja irgendwo seine sexuellen Gedanken, aber die beiden Mädels, die drehen so ein bisschen, also das kann man schon. Naja, es ist halt, die nehmen kein Blatt vom Mund, weißt du, das ist so, als wenn du mit ein paar Jungs angeln gehst und die sabbeln davon, weißt du, und so, dann weißt du genau, was da abgeht, ja, aber wenn das Frauen so sagen, dann ist das irgendwie so. Frag mich warum, natürlich sollen die das dürfen, ist ja alles gut, aber irgendwie so, ich bin verschreckt. Ja? Ja, aber Klaus, musst du mal reinhören, also wenn die da vielleicht gepupst haben, ich habe dir ja auch per Telegram gesagt, weil du hast ja also mehr Atmo gefordert im Podcast, also ich habe mich ausführlich mit Martin drüber unterhalten, Martin ist ein Korinthenkacker, aber Martin muss alles aalglatt sein, aber ich habe ja gesagt, also wenn ich meine Hörspitzen aufnehme und du mal einen leichten Pups hörst, also wenn ich mal pupse oder für die etwas versaut, wenn ich mal furze, dann ist das ein Gruß an Klaus, das heißt dann immer, ich denke an dich, Klaus, weil Klaus mehr Atmo im Podcast möchte und ich möchte das dann, ich werde das dann halt in Form eines Pups machen, wenn Klaus einen Pups hört, dann hat er Atmo im Podcast und weiß, ach Mensch, Hatti denkt gerade an mich. Ja, da freue ich mich doch. Ich sehe und höre auch hier wieder, dass viele Sachen nicht richtig verstanden werden. Ich habe nicht mehr Atmo gefordert, sondern ich habe gesagt, es macht mir überhaupt nichts aus. Es stört mich nicht. Es stört mich nicht. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jemand hergehen soll, bitte, und das jetzt übertreiben. Das habe ich aber auch gesagt. aber mal, schmeißt doch das Zeug nicht weg, wenn ihr einen guten Content gehabt habt und dann habt ihr halt ein Feuerchen drin. Oder ja, oder so. Dann weißt, dann schmeißt das doch. Ich habe, wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, dann immer, wenn ich das dann höre, ja, hier ist der bla bla bla Podcast, das ist jetzt schon der vierte Versuch, weil eben war das und dann war das und dann hat der Hund gebellt und dann habe ich noch ein Bäuerchen gemacht, deswegen nehme ich jetzt nochmal auf. Die Geschichten werden dann langweilig, weil wenn du was zum vierten Mal erzählst, dann ist das nicht mehr lebendig. Und genau um das Thema ging es ja eigentlich. Es wird dann irgendwann klinisch tot. Und dann schmeißt das Ding ganz weg und fangt an einem anderen Tag nochmal an. Ist vielleicht besser dann. Mehr habe ich nicht gesagt. Ich notiere fürs Protokoll, Klaus hat gesagt, wenn ihr guten Content produziert habt, lasst ihn drinne. Das heißt, wenn ich pupse, das ist guter Content. Wenn das in das Umfeld, weil du sowieso gerade Linsensuppe gekocht hast, ist das alles super. So. Was geht? Ah. Huch. Lass jetzt Genie nicht raus. Aber, ich trinke mal einen Schluck zwischendurch. Ihr trinkt ja nicht mehr offensichtlich. Ich habe hier noch eine Viertelflasche Chiemseer stehen und ich habe jetzt gleich die Viertelflasche Kronhof Doppelweizenkorn endlich leer. So, und jetzt hat die an dich. Was habe ich hier stehen? Kaffee oder Gula? Nein, Astra. Nur weil ich bei Hamburg bin. Nee, tatsächlich Kaffee-Cola. Jo. Kaffee-Cola? Naja, also erst ein Kaffee und jetzt habe ich noch ein bisschen Cola stehen. Mhm. Also bevor wir es ganz vergessen, ich würde ganz gerne nochmal einen ganz, ganz lieben Dank vom Raucherbalkon aussprechen. Wir haben nach gefühlten 500 Folgen seit ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, Klaus, weißt du, was ich sagen will? Seit ganz, ganz langer Zeit was bekommen, Klaus? Oder warum lachst du? Eine Rezension bekommen, oder? Nein, wir haben einen Kommentar bekommen. Ein Kommentar, ja, aber der Bob hat auch eine iTunes-Ding. Ja, das wissen wir ja, aber ja. Wir haben, ich glaube, hatten wir überhaupt schon mal ein Kommentar in einem Blogbeitrag? Ich kann mich da gar nicht. Ich bin mir unsicher, ich könnte jetzt nachgucken. Auf welcher Folge? Ja. Also jetzt auf, schon die eins, auf der aktuellen, ja. Und zwar, ich lese sie mal vor. Jens, der Breitenbacher, hallo Night of the Pots Team. Vielen Dank für das Organisieren der Night of the Pots. Ich konnte zwar wegen einer Veranstaltung im Norden der Republik nicht live dabei sein. Ja, Martin hat wieder zum Biertrinken eingeladen. Mhm. Aber umso mehr freue ich mich heute auf die Heimfahrt von dort. Kein Stau war mir lang genug. Ihr habt mich prächtig unterhalten. Schön war es. Danke, freue mich schon auf 2017. Macht weiter so. Der Breitenbacher. Ja, ganz, cool. ganz lieben Dank vom Raucherbalkon. Also ihr dürft natürlich auch neben den iTunes-Rezensionen dürft ihr natürlich auch Kommentare schreiben. Super. Ja, cool. Dafür gibt's einen Tusch. Moment. Lala. Wie war das noch mit Rab? Jedes Mal, wenn ich eine Ukulele höre. Ne? Wie ich weiß. Ein und Wladimir, ja. Ich wäre gern so stark wie ihr. Ihr genau. Habt Hände so groß wie Paddel und und ein Brustumfang wie Natte. Ja, Klaus, sowas musst du auch noch einfallen lassen. So ein Rabigramm war das. Dann gibt es ja ein Klausigramm. Das hat man ja schon gesagt, Raucherbalkon in Gefahr. Da gab es nebenbei, ist jetzt kein Kommentar, aber es gab einen netten Tweet dazu und zwar von der Daniela vom ESC-Schnack. Die hat gesagt, wenn wir zu den Vitalis fahren in die Ukraine, da hätte sie ein paar Fragen, die sie uns mitgeben würde, den ESC betreffend. Das fand ich auch nett. Ah, okay. Jo. Gut, Jungs. Was hört ihr denn gerade in eurem Podcatcher? Habt ihr das schon gemacht? Haben wir lange nicht gemacht, oder? Können wir gerne machen. Ich hatte es vorhin mit Martin schon erzählt, aber ich fange an. Ich höre gerade die aktuelle Folge vom Metacast. Ist das Letzte, was noch da ist, was übrig geblieben ist? Das ist aber die 70 dann, oder wie? Du hörst ja nicht die Folge vom Raucherbalkon, die haben wir ja noch nachdeployed dann, ne? Du meinst schon die 70, nicht die 71 jetzt, ne? Ja, ich höre die 70, die Night of the Pots, die höre ich natürlich nicht, weil da war ich ja live dabei. Ja, genau, alles klar. Na Martin, das geht doch runter wie Öl, oder? Ach, ist das schön. Oh, ist das schön. Ja, dann hau mal rein. Lass mich gucken hier. Apfelfunk. Der Apfelfunk. Duft des Macs. Sehr geil. Coole Sendung. Hat mir sehr gut gefallen. Also wenn man so ein Macianer ist oder so. Dann was? Apfelduft oder wie heißt er? Der Duft des Macs und der Podcast heißt Apfelfunk. Okay, und, also ja. Ich greife mal ganz kurz vor für eine neue Hörspitzenfolge. Ich wollte sie heute aufnehmen, ich werde sie Sonntag aufnehmen. Ich habe irgendwann in meiner Hörspitzenfolge mal erzählt, ich habe mir mal so eine nachgebaute Apple Bluetooth-Tastatur gekauft. Die hatte leider das Problem, dass sie sich immer vom Bluetooth abmeldet und wenn ich den Rechner anschalte, dauert es immer eine Minute, bis sie sich verbinden. Und ich habe mich jetzt durchgerungen, habe mir jetzt eine kabelgebundene Original-Apple-Tastatur gekauft und Martin, nur als Mac... Die stinkt ohne Ende, ne? Nein, das riecht so geil. Ich rieche das so gerne, wenn ich so ein Apfelgerät auspacke. Das ist krass, ne? Warte mal. Alter, das riecht so... Das riecht so ein bisschen nach Himbeer. Oh, das ist total. Also, oh, ich schmier ja, und deswegen solltest du jetzt mal den Apfelfunk hören. Oh. In der aktuellen Folge 30, der Duft des Macs, ja, da sprechen sie davon, dass es tatsächlich jetzt eine Kerze gibt. Es gibt ja Duftkerzen und es gibt jetzt eine Mac-Neu-Duftkerze. Was? Die kaufe ich. Ja. Das ist der Hammer. Ich auch. Wie geil. Oder ich fackel meine Tastatur an. Ja, genau. Nee, also wirklich, es riecht dann einfach nach neuen Mac. Gibt's auch schon das Wunderbäumchen fürs Auto? Nee, das weiß ich nicht. Aber es gibt tatsächlich, es soll wirklich diese Kerze geben, die nach einem neuen Mac riecht. Es ist ja auch, guck mal, man darf das nicht vergessen, die riechen tatsächlich sehr, die Sachen. Und Hadi hat recht, die neuen Tastaturen, die riechen genauso. Und wenn man sich von Apple was kauft, dann ist das immer ziemlich teuer gewesen und man hat sich das dann irgendwie wahrscheinlich auch extrem gewünscht und dann ist die Kohle weg und so und man verbindet damit ein großes, großes Event, wenn man das dann so auspackt und so und es riecht dann so. Und es riecht dann manchmal auch noch 2 Tage, 3 Tage so. Oder? Und Düfte behält man ja als Mensch und so sehr, sehr gut und verbindet da dann viel mit. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die irgendwie da tatsächlich irgendwas raufsprühen, dass das so riecht, weil das ist schon extrem. Mir ist das bei keinen anderen elektronischen Geräten aufgefallen, die ich bisher gekauft habe, dass die so einen Eigenduft haben. Ich würde Apple verdächtigen, das sogar mit Absicht zu machen. Das Anzünden einer Kerze ist in den religiösen Vorstellungen vieler Kulturen bedeutsam, lehrt uns Wikipedia. Eine brennende Kerze symbolisiert die Seele, die im dunklen Reich des Todes leuchtet. 12 South, ein US-Laden für Apple-Zubehör, wartet mit einer Kerze speziell für Apple-Jünger auf. Sie heißt New Mac und soll jenen Duft verströmen, mit dem neue Apple-Geräte parfümeriert werden. Siehst du, die werden sogar parfümiert, ne? Das kann nämlich auch sein, weil das ist wirklich auffällig stark. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leiterplatten oder sonst was so riechen. Kannst du mir bitte den Link mal schicken? Ja, das ist von heise.de, aber es ist kein Problem, schicke ich. Achso, es war heise, ja. Dann müssen wir ja morgen im Metacast auch nochmal die Nase draufdrücken dann. Ja. Also finde ich super geil. Also ich also Klaus, Ach, so cool, oder? So ein Becher mit so einem alten Teelicht drin. Also, Klaus, es gibt doch so Druckluftdosen im Baumarkt. Ne? Ich hole mir so eine Druckluftdose, da sprühe ich drauf und fange das dann ein für Klaus in so eine Plastiktüte und das schicke ich dann nach Bayern. Damit du auch mal weißt, wie ein Mac riecht. Also ich finde, ich habe die Tasse. Da habe ich eine viel bessere Idee. Du kaufst mir so ein MacBook, ja, und schickst mir das und dann packe ich das aus. Das, passt dann schon. Das ist auch deutlich authentischer. Ja, denke ich auch. Danke, ich freue mich. Postadresse ist bekannt. Ja, gut. Also ich höre, wie gesagt, aktuell Apfelfunk und danach würde ich dann auch noch gerne loswerden den Apfelklatsch. Okay, ganz gut. Der ja auch, ne? Bei Night of the Pots 3 am 18. Februar zu Gast ist. Genau. Schöne Grüße an die beiden übrigens. Ja. Das können wir machen an der Stelle. Genau. Also, Klaus, ja, jetzt bist du dran. Was hörst du denn gerade? Bei mir läuft aktuell die Hörmupfel. Die war wohl in Berchtesgaden. Und da muss irgend so eine große Tupperparty gewesen sein oder irgendwas. Naja. Weil ich das in einigen dieser Logbuch-Kritzler-Podcasts höre, dass da in Berchtesgaden wohl richtig was los gewesen ist. Ne? Jetzt mal ernsthaft, hörst du? Kielsteinhaus, oder? Ja. Kielsteinhaus. Ja, das ist, ja. Ich hab gedacht, das ist die Wolfschanze, aber das ist was anderes, haben sie mir erzählt. Das ist, glaube ich, woanders. Hörst du echt die Geocaching-Podcasts nochmal nach? Wieso nochmal nach? Na, jetzt mal, hörst du die wirklich? Ich höre die Cache-Frequenz, weil ich will ja was lernen, dass ihr mich als Muggel nicht absolut überrollt, dann immer da, ne? Und dann habe ich, was Geocaching betrifft, ja, das sind ja die Personal-Podcaster, die auch Geocaching machen, da kommst du ja nicht dran vorbei an dem Thema. Ne? Was weiß ich, Girard oder auch die Dotti hier und ja, you can name it. Und genau. Und dann höre ich noch das hier mit dem Umwomukum und der Dotti, wie heißt das? Das ist der Geocaching-Allgäu. Geocaching, genau. Und neu habe ich jetzt mir mal geholt in den Podcatcher das Geo-Gedöns, das hat mir nämlich gut gefallen auf der Night of the Pods, weil die ja auch so Spiele vorstellen, die jetzt nicht unbedingt mit Geocaching, sondern generell so Richtung, was weiß ich, Ingress oder irgendwas gehen, wurde dann draußen auch mal... Augmented Reality Games, ja genau. Ja genau, und die haben mir auch sehr gut gefallen auf der Night of the Pods, die fand ich gut. Die Jungs, das ist der Palk und der Obi-Wan, ne? Würde ich sagen an der Stelle. Ja, kann ich ja mal eine Empfehlung rausgeben. Ruhig mal abonnieren. Kann mal reinhören. Ja, und dann kommt als nächstes Creamspeak und dann kommt aus dem WDR-Hörspiel-Speicher das ein oder andere. Die höre ich auch ganz gern. Das ist halt so. Klaus. Professionell gemachte Hörspiele. Klaus. Ja, bitte. Was machst du morgen Abend um 9? Soll ich noch mal Werbung machen jetzt? Ich kann mich outen. Moment. Oh, morgen um 21 Uhr hört doch den Metacast live auf mixal-metacast.com. Ich glaube schon oder so. Mit Chat. Nee. Nach der Domain, also nach einem Slash kommt kein .com. Klaus. Ja, whatever, aber ihr findet das. Ihr findet das, genau. www.metacast.de. So, jetzt. Genau, ich jetzt bin dabei. Mit HTTPS. Genau, und ich hast bin du, einer. Hast du gesichert den Apparat? Ja. Jetzt ist wirklich so, jetzt könnt ihr sicher sein, dass ihr wirklich da seid. Ach, dafür steht das S, damit ich weiß, dass ich da bin? Dass du sicher da bist. Es wie, so jetzt bist du sicher da, mein Junge. Voll sicher, weißt du. Ich sag an dieser Stelle nochmal Prost und ich denke, wir können jetzt auch Tschüss sagen, oder? Mit der linken Hand hielt ich das Haus fest, dann stürzte ich und die Erde raste auf mich zu. Oh, die Wände kommen immer näher. Guten Nacht, Leute. Tschüss, macht's gut. Ciao. Servus.